Bana bir masal anlat baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Von Geistern im Schwarzwald. Und dann habe ich so Stimme gehört. Ich will dich. Und sah das aus wie von Kinderhand. Ja. Mama, Papa und zwei Kind. Dies Haus ist nicht dein und auch nicht mein und kommt ein anderer da rein, ist auch es nicht sein. Was haben die gesagt, was das ist, dort, wo ihr übernachtet? Oder? Das ist altes Hotel. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, hier zu übernachten, dann kriege ich schon ein bisschen Schiss. Deswegen sage ich ja, wie in so einem schlechten Horrorszenario, so mitten irgendwo im Nix, dieses Gebäude. Und ich will auch eigentlich gar nicht wissen, was da drunter ist. Es war mal ein Hotel und hieß Sternenwirtshaus Horrit. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sasbachwalden, haben Sie oder Ihre Angehörigen im Sternenwirtshaus Horrit gearbeitet? Oder kannten Sie die Familie Huber und ihr näheres Umfeld? Dann würden wir gerne mit Ihnen darüber sprechen. Meine Damen und Herren, hier ist das Hamburger Rathaus anlässlich des Besuchs Ihrer kaiserlichen Majestäten, des Schahinschah von Iran und seiner Gemahlin, der Kaiserin Soraya. In wenigen Augenblicken. Die Aufnahme ist aus dem Jahr 1955. Der Schah und die Kaiserin von Persien besuchen Deutschland. Sie reisen nach Hamburg und Berlin, treffen dort den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. 5.000 bis 6.000 Menschen stehen vielleicht jetzt schon Stunden auf dem Rathausmarkt. Und dann reisen die Majestäten in den Schwarzwald und machen einen Halt im Sternenwirtshaus. Genau, das war. Warum waren die eigentlich da? Ja, die sind halt vorbeigekommen und haben halt Abstecher gemacht, einen Kaffee getrunken und so. Und dann sind sie nach Baden-Baden. Aber da ist nichts passiert und so. Ist Polizei noch gewesen? Ja, da war schon Gaudina. Die Polizei im Gebüsch. Im Gebüsch. Und ist das? Das ist der Adolf, der Huber. Ja, mit seinem Schnauzerle. Und das ist Gertrud Schneider, im Sternenwirtshaus gerne Truda genannt. Wir besuchen sie im Schwarzwald, weil sie sich auf unseren Aufruf gemeldet hat. Eine von drei Menschen, die wir heute treffen. Ihr hört die dritte Folge der Serie Babas Geister. Ayla und Jurate suchen weiter nach Anhaltspunkten für Babas Geistererzählung. Diesmal in der Vergangenheit des Sternenwirtshauses. Was für ein Ort war das Sternenwirtshaus? Und wer waren Paula und Adolf Huber, die das gegründet haben? Kachverser. Der Kaffee ist fertig. Das Schaf und Persie. War hübscher Mann. Und wie war das sonst? Also so erinnern Sie sich an noch mal so Prominenz, die Adenauer, da war? Der Adenauer. Da war mehr wie einmal oben. Aber ich habe nicht bedient oder so. Aber ich habe nicht gesehen, wenn er gekommen ist. Und aber meistens auch mit zwei, drei Begleitpersonen. Wie bitte? Der Adenauer. Er war öfter da. Sie hat ihn zwar nicht bedient, aber öfter gesehen. Ach so. Wir sitzen in Trudas großem Wohnzimmer und schauen uns gemeinsam Fotos an. Aus der Zeit, als sie im Sternenwirtshaus gearbeitet hat. 6 Jahre hat sie dort verbracht und kannte Paula und Adolf Huber persönlich. Das ist die, wo mir angelernt hat in der Nähstube mit der Maschine da. Die meisten Kolleginnen von ihr leben heute nicht mehr. Das bin halt ich gewesen. Es sind die 50er Jahre im Sternenwirtshaus, die Blütezeit des Restaurants. Massenweise Menschen kommen dorthin. Sie wollen ein Stück Kuchen oder ein Schwarzwälder Schinkenbrot. Truda arbeitet in der Nähstube und flechtet Brotkörbe mit einer Maschine. In einem Verkaufsraum, einer Art Souvenirgeschäft, werden diese Teile zum Verkauf angeboten. Neben anderen Dingen, wie Krügen und verzierten Tellern und so weiter. Wow, das ist ja ein ganz fantastisches Bild. Ganz toll. Ja, da war ich halt noch jung und hübsch. Sie war 15, als sie dort anfing. Wann sind Sie geboren? 36. 36. Bin erst 87. Wenn sie über die Zeit im Sternwirtshaus erzählt, leuchten ihre Augen. Es war schön. Aber man kann Ärger kennt mit Chefs nichts. Wir sind so gut es kommt. Schön war's. Okay. Glauben Sie an Geister? Nein. Es gibt nämlich so neuere Erzählungen, dass es auf der Hurrit, vor allem in der Burg, spukt. Nee. Amma. So Kindergeister. Eventuell unruhige Kinderseelen oder sowas. Könnten Sie jetzt gar nichts mit verbinden mit der Hurrit? Ich habe mein Auge zugehabt, aber ich habe diese Mädchen gesehen. Sie war so circa 9, 10 Jahre alt, schwarzhaarig, sogar locker. Lockige Haare hat sie gehabt. Und Junge hat kurze Haare gehabt. Und sie haben so Kartoffelsack angehabt. Das habe ich alles gesehen, wie mein dritter Auge oder was soll ich sagen. Ja, mein Name ist Erich Fischer. Ich bin hier in Sasbachwalden geboren und lebe hier sehr gerne. Und ich bin ja jetzt Rentner, 82 Jahre alt, und habe ja eine Dokumentation gemacht über Horrit. Jackpot. Genau so jemanden haben wir gesucht. Ein Jahr lang hat Erich über die Familie Huber und das Sternenwirtshaus recherchiert, ZeitzeugInnen befragt und allerlei historische Dokumente gesammelt. Ja. All das für seinen Film, den er uns heute unbedingt noch zeigen möchte. Also die Geschichte ist sehr umfangreich und Sie können mal schauen, dieses Bild war das ursprüngliche Sternenwirtshaus Horrit. Zu seiner Zeit soll es das größte Fachwerkhaus in ganz Deutschland gewesen sein. Als wir das letzte Mal dort waren, haben wir an seiner Stelle aber nur diesen rosa Klotz vorgefunden. Kein Holz, kein Fachwerk, sondern Beton. Wann wurde das denn gebaut, ganz ursprünglich? Also aus welcher Zeit stammt das? 1938. Das hatte das Ehepaar Huber gebaut. Das war eine vorzügliche Gastronomie. Bekannt überall in ganz Deutschland, kann man sagen. Und vor allen Dingen gingen hier die Nazi-Größen ein und aus. Göring, Himmler waren Stammgäste des Hauses. Das Ausland kam sogar hierher. England, Amerika. Das war wahnsinnig, was da oben los war. War überall bekannt. Adenauer war auch hier. Der war in Baden-Baden. Und dann kam er nach Horrit. Und das hat sich rumgesprochen, gell? Ich sagte ja vorhin schon, Kaiser von Äthiopien und König von Nepal und wie gesagt, Adenauer, Filmstar. Alles war hier oben. Was war denn so besonders an diesem Sternenwirtshaus? In diesem Haus gab es damals schon 1938 bis 40 ja, Telefon, Heizung, kaltwarmes Wasser, alles, was nur möglich war. Telefon gab es hier im Ort noch gar nicht. Hier gab es Telefon. So ein modernes Gebäude muss damals eine Menge Geld gekostet haben. Und das so kurz vor dem Krieg. Woher kam denn das Geld für den Bau des luxuriösen Hotels? Es waren zwei, die hießen Graf. Und die hatten hier oben das Hotel, das hat Sternen geheißen, Sternen. Und das war die Wiege dieser Paula Huber, die ja das ganze Areal oben dann in Horrit gekauft hat. Ihr Elternhaus hat die Frau Huber verkauft an die Nazi-Wohlfahrt. Die Nazi-Größe da oben konnte alles ihre Freizeit verbringen. Und ja, da hat sie das verkauft und mit diesem Geld hat sie dann dieses große Hotel aufgebaut. Okay, nur zum Verständnis. Sternen ist das Gasthaus, das Paula Hubers Eltern im Ortskern von Sasbachwalden gehört hat. Die Eltern sterben, Paula erbt das Gasthaus und verkauft es an die nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Und von dem Geld kauft sie mit ihrem Mann Adolf das Grundstück im Wald. Dort bauen die beiden dann das Sternenwirtshaus. Das ehemalige Sternen wird zum SS-Erholungsheim und das Sternenwirtshaus auf der Horrit oben im Wald wird zum Ausflugsziel der Nazis. Im Badischen Staatsanzeiger, Sonderbeilage des Führer, finden wir einen Artikel aus dem Jahr 1937. Etwas bis dahin in der Gaststättenwelt Neues und Unbekanntes. Dieses Haus ist nicht nur ein neues Schwarzwaldgasthaus, es ist gleichzeitig eine Huldigung an den heimischen Baustoff Holz, an den Heimatstein Granit, Ein überzeugender Beweis, dass schöne und großartige Bauten durchaus nicht nur mit Eisenträgern und Beton geschaffen werden können. Auch auf dem Speiseplan standen nur die besten und exklusivsten Gerichte, wie Hummer, Krebse, Forellen, Wild, Geflügel, verschiedene Pasteten, aber auch Schwarzwälder Schinkenvariationen. Hast du schon mal Hummer gegessen? Nein. In der Großküche wurde das Essen von mehreren Köchen zubereitet. Die Gäste können kommen, um sich in den verschiedenen Gasträumen verwöhnen zu lassen. Verwöhnen lassen kostete 23 Reichsmark für ein Wochenende im Einzelzimmer und 44 Reichsmark im Zweibettzimmer. Bei einem voll belegten Hotel mit 33 Zimmern muss die Familie Huber für die damaligen Verhältnisse viel Geld kassiert haben. Aber die Glanzzeit dauerte nur 4 Jahre. 1942 ist ein Brand ausgebrochen und das Haus wurde total zerstört, bis auf die Grundmauern. Nur die Grundmauern waren noch übrig. Deswegen haben wir auch kein solches Fachwerkhaus auf dem Gelände gesehen. Der rosa Klotz ist auf den Grundmauern des ehemaligen Sternwirtshauses gebaut. Nur die sogenannte Burg, das längliche Gebäude, ist noch original aus der Vorkriegszeit. Das Gebäude, in dem Baba mit seinen KollegInnen übernachtet hat. Erich erzählt uns, man vermute, die Nazis hätten das Sternwirtshaus, also das Hauptgebäude, in Brand gesetzt. Die Nazis sind Stammgäste des Hauses und fackeln es selbst ab? Die Familie Huber, die haben sich mit dem nicht abgegeben, sondern sie haben auf dem Gemäuer Notdächer montieren lassen. Und im Gemäuer selbst haben sie diese Exklusivschuben hergerichtet. Also Wahnsinn, sage ich Ihnen, wenn Sie das sehen. Ganz exklusiv. Ich schätze, dass es mindestens 15, 18 Stuben waren. Und jede Stube war anders. In der Broschüre vom Sternenwirtshaus Horit zum Schwarzwald Hotel Horit finden wir etwas zu den exklusiven Stuben. Die Bauernstube vermittelt durch ihren eingebauten Kachelofen echte Gemütlichkeit. Sie lädt besonders am Abend zum Verweilen ein und manches Kamingespräch hat wohl hier stattgefunden. Auch so manches Verhängnisvolles, wie die Zeitzeugen aus der Zeit vor 1942 berichten. Als in diesem Raum der Entschluss gefasst wurde, der Illenau einen Besuch abzustatten. Nach einer Besichtigung der Illenau wurden in der Bauernstube folgenschwere Überlegungen diskutiert. Illenau. Das ist dieselbe Heilanstalt, die wir erst kürzlich besichtigt haben. Davon haben wir in der letzten Folge erzählt. Mindestens 260 Menschen, die im Zuge des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms von dort weggebracht und ermordet wurden. Und es ist derselbe Ort, an den 57 polnische Mädchen verschleppt wurden. Auf diese Spur hat uns Gültek hingebracht. Leider wissen wir nicht, wer diese ZeitzeugInnen sind. Der Verfasser der Broschüre, Reinhold Kestel, ist schon tot. Ihn können wir also auch nicht fragen. Es gibt aber noch einen weiteren interessanten Absatz. So wurde erst kürzlich durch einen Seniorenbesuch aus Württemberg bekannt, dass 1939 zur Wehrmacht einberufene Männer auf Horit 2 Meter tiefe Gräben ausheben mussten, um, wie sie erst dort bei ihrem Besuch erfuhren, die Abwasserleitungen zu verlegen. Sie waren bei ihrem Arbeitseinsatz der Meinung, dort in den Gebäuden spielen sich kriegswichtige Dinge ab, weshalb um die Anlage eine Befestigung aufgebaut werde. Sie vermeldeten reges Leben in den Gebäuden, doch war der Zutritt für sie damals nicht erlaubt. Kriegswichtige Dinge? Was ist denn damit schon wieder gemeint? Nach dem Brand bis zum Jahr 1950 ist es zunächst vorbei mit der Gastwirtschaft. Die Familie Huber konzentriert sich vor allem auf den Ausbau ihrer Sternenwirtshaus-Horit-Marke. Die Frau Huber hat ja auch selber Möbel und solches Geschirr entworfen selber. Also die war unermüdlich in ihrem Wissen. Paula Huber hatte einen Verkaufsraum im Haus, wo sie sogenanntes badisches Kunsthandwerk verkaufte. Dazu gehörten die geflochtenen Körbe, die zum Beispiel unsere Gesprächspartnerin Truda angefertigt hatte. Wie nennt man diese Uhr? Kuckucksuhr. Kuckuck macht's nass. Wenn das aber nicht geht, dann geht der Kuckuck nicht. Yes. Ah, doch. Doch, er geht trotzdem. Das Markenzeichen des Sternenwirtshauses war natürlich der Stern, der auf einigen Produkten zu sehen war. Auch auf den sogenannten Horitstoffen, deren Muster Paula Huber entwarf. Damit kleidete sie ihre Mitarbeitenden und richtete die vielen Stuben ein. Die gesamte Ausstattung, Wände, Tischdecken, Vorhänge, Dirndl, alles war mit den unterschiedlichsten Mustern übersät. Das ist so schön, das ist ja eigentlich wie so ein Postkartenmotiv. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Postkarte, so ein Druck hinten drauf. Mhm. Könnte das nicht von der Paula Huber sein? Haben die nicht so Postkarten gemacht? Postkartenmotive mit den Stoffen oder so? Sie sehen ja aus wie ein Supermodel hier. Mhm. Nee, aber wo wir fertig waren, die Dirndl haben wir aufgemessen. Und Geld haben wir ja nicht zum Mips kaufen, jetzt ist Gott im Himmel. Truder in einem solchen gemusterten Dirndl. Hinter ihr eine Tapete, ebenfalls gemustert. Sie sieht sehr stolz aus. Da sitzt sie an der Maschine im Inneren. Mhm. Und das sind die Mädle, die noch mitfahren in der Nähstube. Und alle mit den Kleidern, die selbst gedruckten? Ja, alles selbst gedruckt. Auch in der Nähstube musstet ihr das anziehen dann? Immer. Ja? Ja, ja. Ja, ja, ja, da. Da unten drin war der Schweinestall. Da. Das ist Helene Schmelzle, die auch unserem Aufruf gefolgt ist. Sie war die jüngste Mitarbeiterin im Wirtshaus. Mit 13,5 servierte sie dort Kaffee und Kuchen. Das war 1957. Das ist die Burg Horit. Burg Horit, ja. Ja. Wir erinnern uns, auf dem Hotelgelände, also auf der Horit, gab es zu der Zeit zwei Gebäude. Das Hauptgebäude, das Sternenwirtshaus, und das Nebengebäude. Das war die sogenannte Burg mit den kleinen Fenstern im Dachgeschoss. Dort war auch Babas Zimmer, in dem es gespukt hat. Da oben haben wir geschlafen, in den kleinen Fenstern. Das waren nur so kleine Gucklöcher, die hätte man noch hin und her schieben können. Also kein richtiges Fenster. Der Bau war wohl schon immer fürs Personal gedacht. Unter drin war eine Näherei, Wäscherei und die Färberei, Schweinestall, Personalwascher. Das war alles da in dem langen Gebäude. Da unter drin. Die Burg hatte sogar eine Omnibusgarage für den Transport der vielen RestaurantbesucherInnen. Da hat jemand gesagt, da war von SS-Dings so Lager. Dort vermutet Baba die Versuche an den Kindern in der NS-Zeit. Bisher haben wir keine Hinweise auf irgendwelche Versuche auf der Horit gefunden. Höchstwahrscheinlich, weil es dort keine Versuche gab. Was es gab, sind die polnischen Mädchen, die in der Illenau eingedeutscht wurden. Hat eines von ihnen nach dem Krieg im Sternenwirtshaus gearbeitet? Aber auch Helene weiß uns dazu nichts zu sagen. Wir erfahren viel über den Alltag von Helene. Jeder Tag begann und endete mit Arbeit. Dafür bekam sie 70 Mark im Monat, die sie zu Hause abgeben musste. Hin und wieder durfte Helene bei ihrer Tante unten im Dorf ausschlafen. Jene Tante hat auch im Sternenwirtshaus gearbeitet. So wie eine andere Tante auch. Und überhaupt gefühlt alle Menschen aus der Umgebung. Wie viele Leute waren das so? Oh, 100. Ich glaube, Sascha Walder war ausgefegt. Junge und Alte, alles auf der Horit. Das war dann alles so von der Gegend. Und die sind dann mit dem Bus hochgefahren. Oben der Bus war voll, krabbelt voll, da ist keiner umgeflogen. Also es war schon viel Arbeit. Viel Arbeit. Aber es war schön. Mhm. In dem Jahr, wo ich dort war, ja. Von 1957 bis 1958. Wie haben Sie das Paar Huber so erlebt? Wie waren die beiden so drauf? Die waren streng, aber es war gut. Aber wirklich streng. In Kirchen musste man jeden Sonntagmorgen. Da war ein großer so Kombi, kann man nicht sagen, so mehr so Viehtransporter. Alle, Personal, was oben war, morgens antreten, in Kirche, ins Auto rein. Und dann ist mal rausgekommen, dass die zur Sekte gewandert sind. Die zwei Hubers nach Heroldsbach. Helene erzählt uns, dass sie aufgrund von Platzmangel in der Burg manche Nächte im Privathaus der Familie Huber übernachten musste. und dabei nicht schlafen konnte. Und Lauf sind da immer am Abend Leute kommen und die haben unten drin bei der Frau Huber dann im Wohnzimmer gebetet und gesungen und gebetet und gesungen und Nacht durch und mir liegen da oben und möchte schlafen und war nichts. Man hat einfach nicht schlafen können, wisst ihr, das war, wenn man da so 30, 40 da miteinander singen und beten, das geht ja in einem Ding. Hallo. Auch Truda erinnert sich an das Beten mit Frau Huber. Im Privathaus haben sie ja Kapelle gehabt. Das sind wir öfters gewesen. Wenn es gedonnert hat in der Nacht oder so, dann hätte sie uns geweckt. Dann haben wir ins Kapelle müssen. Um zu beten oder was? Ja. Aber hat sie da was gesagt? Also jetzt gewittert, kommt mal in die Kapelle? Oder? Ja, dann hat sie gebetet und so, ja. Bet- und Singkreise in der Nacht. Eine Privatkapelle. Paula und Adolf Huber scheinen tief religiös zu sein, werden aber 1958 aus der Dorfkirche verbannt. Dazu etwas mehr in der nächsten Folge. 1958 ist es auch vorbei mit dem Sternenwirtshaus. Zumindest für sie und ihre MitarbeiterInnen. Nachdem die Familie Huber älter geworden war, sie hatten keine Kinder. Und da haben sie ihr ganzes Vermögen, Haus, Grundbesitz, alles an das Kloster Erlenbad, das hier in der Nähe ist, ein Franziskanerkloster, vermacht. Weiß man, warum Familie Huber keine Kinder hatte? Das weiß ich nicht, aber die wollten ein Kind adoptieren. Und die Adoption ist also nicht zustande gekommen. Ich habe aber im Film ein Mädchen, wo ich ein Bild oben gefunden habe. Und das könnte vielleicht die missglückte Adoption gewesen sein. Wir sehen das Mädchen auf einem Fotoscan in Erichs Film. Das Bild ist in Schwarz-Weiß, vielleicht aus den 30ern oder 40ern. Das Mädchen posiert vor einem Cabrio, in dem eine Frau sitzt. Das Gesicht der Frau ist schwer erkennbar. Das Mädchen trägt ein dunkles Kleid mit einem hellen Kragen, zwei Zöpfe. Sie sieht festlich gekleidet aus. Ich schätze, sie ist auf dem Foto eher 10, vielleicht 12 Jahre alt. Das Geistermädchen, das mein Baba geküsst hat, hatte auch dunkles Haar. Von sowas haben Sie noch nie gehört, nein, dass nein. Irgendwie bei der Horit, nein. Ich sag jetzt mal, nein. Geister rumtollen. Nein, das habe ich noch nicht gehört. Da hängt was am Fenster und ist einfach runtergefallen. Wir verabschieden uns von Erich mit einer letzten Frage. Gab es irgendwann eine Zeit, wo dieses Gelände irgendwie anderweitig noch genutzt wurde? Gab es da noch irgendwas dazwischen? Ja, und zwar, das ist ein Gerücht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein. Wahrscheinlich ist ein Gerücht, aber an manche Gerüchte ist auch ein Stück Wahrheit dabei. So viele unterschiedliche Spuren. Das Adoptivkind, das nie adoptiert wurde, Nazis auf der Horit und das Gerücht über ein Kindererholungsheim. Erich hat es so seltsam gesagt. Wir sitzen auf meinem Balkon in Mannheim, als Gültekin plötzlich Ayla anruft. Sie geht nicht ran. Neulich gab es Streit und jetzt ist sie wütend auf ihn. Irgendwie zitter ich. Ich weiß gar nicht warum. Es ist nur mein Vater. Sie ruft zurück. Hallo? Hallo? Sie will diesmal ihr altes Muster brechen, mit dem Schweigen aufhören und ihren Vater mit ihren Gefühlen konfrontieren. Tschüss. Erzähl. Ich habe jetzt über einen Monat nicht mit ihm gesprochen. Und dann fing er an wegen diesem Film. Und jetzt hat er mir erzählt, dass er dann Jenna meine Nummer gegeben hat. Und dass sie sich bei mir meldet und ich mich nicht wundern soll. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er jetzt meine Nummer der Jenna gegeben hat. Also, ob das nicht einfach nur so ein Pseudo Grund war, um mit mir zu sprechen. So. Was ja einfach nur bedeuten würde, dass er sich der Situation ausgeliefert fühlt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll und sozusagen einen Weg sucht, mit mir in Kontakt zu treten. Ich müsste mich öffnen. Aber ich schaffe es nicht. Aber Ayla, du bist auf dem Weg. Und es fühlt sich so banal an, weißt du? Das ist überhaupt nicht banal. Ich glaube, das ist das Schwerste überhaupt. Sich verletzlich machen, seine Grenze abstecken und trotzdem in den Kontakt zu gehen. Ist so eine Angst in mir. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich kann es nicht einschätzen. Es ist wie, spring da mal ins Wasser, aber du weißt gar nicht, ob da Wasser ist oder vielleicht was anderes. So. Und wenn da halt irgendwie nur ein Bild von der Wasseroberfläche ist, dann brichst du dir halt die Beine irgendwie so. Ich weiß nicht, ob er mich auffangen wird. So. Und das ist, glaube ich, die Angst. Weil ich das einfach viel zu selten erlebt habe mit ihm. Das war die dritte Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister von Ayla Güney und Jurate Praginaite. In der nächsten Folge unternimmt Ayla endlich was mit ihrem Baba. Außerdem tauchen Jurate und Ayla tiefer in die NS-Zeit auf der Horit ein. Welche Geister mögen sie dort antreffen? Alle Folgen der Serie findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Sowie wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Paila schmeckt dein Chicken Main, also gerne teilen. Es sprachen Idil Hasni und die Autorinnen. Ton Alejandro Weyler. Mischung Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl. Musik Kasia Katlubowska. Redaktion Christian Lerch und Christiane Habermals. Beratung Mara May. Regie und Schnitt Jurate Praginaite und Ayla Güney. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. Wir küssen eure Augen. Und jetzt noch eine große Podcast-Empfehlung für einen Podcast, bei dem es auch um unangenehme Anrufe geht. Nämlich der Podcast Telephobia. Dieser eine Anruf. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich herschiebt oder sich einfach nicht traut zu machen. Diese Anrufe können, wie gesagt, ziemlich unangenehm sein, wie zum Beispiel, wenn Mario nach Jahren das erste Mal mit seiner inzwischen erwachsenen Tochter telefoniert. Hallo? Hier ist Mario. Mario? Dein Vater, ja. Bist du das? Ja. Ich wollte dir was sagen. Ich wollte dir sagen, dass es mir furchtbar leid tut, dass ich nicht der Vater für dich sein konnte, der sicher wichtig für dich gewesen wäre. Hinter jedem der Anrufe steckt eine spannende Geschichte. Und in die könnt ihr bei Telephobia eintauchen. Die neuen Folgen Telephobia, dieser eine Anruf, findet ihr ab dem 29. Januar in der ARD-Audiothek.